Fans anspringt und die Reifen wieder qualmen. Bin ich auf der Jagd nach euch Fotzen. Und ich find euch fetten Schweine überall. Ich bin wieder auf der Jagd nach euch Fotzen. Wenn der Benz anspringt und die Reifen wieder qualmen. Bin ich auf der Jagd nach euch Fotzen. Und ich find euch fetten Schweine überall. Ich bin wieder auf der Jagd nach euch Fotzen. Ich mach Schlagzeilen, Staatsfeind Nummer 1. Von euch Arschgeigen unerreicht, keiner von euch unten beißt. Du Justin Bieber, bei mir klingen die Kassen wieder. King of Kings, weil ich keinen von euch Spassen feature. Ich bin Einzelgänger, wir sind reiche Männer. King Bushido macht die Scheiße schon ein Weilchen länger. Kleine Schwuchte mit deinem Unterlippen-Piercing. Ein falsches Wort und deine Zunge spürt Rasierklingen. Guck mich an, ich mach Berlin wieder Hartnutte. Elektro-Ghetto-Rap in deinen Arschnutte. GTA, White City. Und jetzt erhäng ich White Titty, ihr scheiß Hippies. Ich bin hochkarätig, großes Ego, großer Penis. Es gibt kein Happy End. Fick deine Existenz, fick deine Baggy Pants und deine Missgeburten-Gang. Wenn ich komme, könnt ihr Wichser nur noch rennen. Wenn der Benz anspringt und die Reifen wieder qualmen, bin ich auf der Jagd nach euch Fotzen. Und ich find euch fetten Schweine überall. Ich bin wieder auf der Jagd nach euch Fotzen. Wenn der Benz anspringt und die Reifen wieder qualmen, bin ich auf der Jagd nach euch Fotzen. Und ich find euch fetten Schweine überall. Ich bin wieder auf der Jagd nach euch Fotzen. Du kleiner Hurensohn, fick deine Schulnoten. Friss meine Schuhsohlen, leck meine Spucke jetzt vom Fußboden. Guck mal, wie ich Schläger zu The Dome schicke. Für Culture Candela diese Hurensohn-Klicke. Yeah, was für Ghostwriter. Bin vernetzt wie ein Provider. Und mich schnappt auch kein Profiler. Ich bin alles, wovor Deutschland Paranoia hat. Multimillionär, Gangster geben keine Steuern ab. Es geht um Geld, wenn ich im Helikopter lande. Er ist guter Junge, ich bin Labelboss, du Schlampe. Komm her und du frisst Dreck. Deine fette Mutter isst jetzt Big Mac mit Bag Sixpack. Fick dein Diss-Track. Ich bin King und ihr klebt mir am Schwanz so wie Blistex. Und wenn die Sonne untergeht, dann komm ich aus meiner Höhle raus und lauer diesen Hurensöhnen auf, yeah. Wenn der Benz anspringt und die Reifen wieder qualmen, bin ich auf der Jagd nach euch Fotzen. Und ich find euch fetten Schweine überall. Ich bin wieder auf der Jagd nach euch Fotzen. Wenn der Benz anspringt und die Reifen wieder qualmen, bin ich auf der Jagd nach euch Fotzen. Und ich find euch fetten Schweine überall. Ich bin wieder auf der Jagd nach euch Fotzen.